Hör mal, das Drehbuch wirkt unfertig. Also gut, es spielt in einer Wüste. Bau doch ein paar Kamele ein und nackte Weiber, die Salsa tanzen. In Chile gibt's keine Kamele. Platz 5. Ostwind 2 von Katja von Garnier. Katja von Garnier erzählt die Geschichte vom Hengst Ostwind und dem Mädchen Mika weiter. Pferdemädchenfilm, keine Frage. Der allerdings eine schöne Balance findet zwischen Pferdemädchenfilm Teenie-Kitsch, ja, ist auch da, und dem Hohnlied auf die Kommunikation. Nicht nur zwischen Eltern und Kindern, sondern auch zwischen Mensch und Tier. Kontrapunkt zur Ellbogenbrutalität, die uns der Mainstream-Film als erstrebenswerte kulturzivilisatorische Leistung standardmäßig vorgibt. Das mit der Kommunikation und dem Respekt gegenüber dem anderen ist auch der Kern dessen, was uns Platz 4. Die Geschichten über ein hochbegabtes und ein, wie es im Film heißt, tiefbegabtes Kind erzählen. Rico, Oscar und das Herzgebreche von Wolfgang Groß. Blondschopf Rico und Helmträger Oscar, nun in einer weiteren Verfilmung eines Andreas Steinhöfel-Jugendbuchs. Wo ist denn dein Helm? Ohne Helm. Zu auffällig. Mit dem Helm würde mich jeder erkennen. Es ist besser, wenn wir inkognito unterwegs sind. Inkogni, was? Weil die beiden berühmt sind, seit Rico, Oscar und die Tieferschatten im letzten Jahr, als sie einen Kindesentführer überführten, weil natürlich der Erfolg des Films den Herzgebreche-Nachfolger notwendig machte, weil jetzt schon die Dreharbeiten zu Rico, Oscar und der Diebstahlstein, Teil 3 also, begonnen haben. Ergo, summa summarum, was ist ein Franchise? George Lucas, Star Wars, 1977, die Geburtsstunde des Media-Franchising, schmiedet das Eisen, solange das Huhn noch goldene Eier zu legen bereit ist. Erfolgreiche mediale Werke enthalten häufig über den ursprünglichen Kontext hinaus verwertbare Inhalte. Klärt uns Wiki auf. Dazu gehören dann Fortsetzungen oder auch Filme, die um bestimmte Schauspieler mit bestimmten signifikanten Eigenschaften herumgebastelt werden. Ex-Wrestler Dwayne Johnson rettet Platz 3, San Andreas von Brad Payton. Nein, nicht die Welt, aber betreibt bei noch Ehefrau und Töchterchen einen Versuch, weil die Andreas-Verwerfung, all die Erdbeben wieder herumzickt. The Rock hat mit seiner sympathischen Ausstrahlung und seinem Muskelspiel Erfolg. Melissa McCarthy hingegen mit Schlagfertigkeit und Toughheit als Kontrapunkt zu ihrer Übergewichtigkeit. In Spy, Susan Cooper Undercover von Paul Feig. Auf Platz 2 ist sie unscheinbare CIA-Analytikerin, die zur Actionheldin wird, vorher aber ihre zumindest verbale Schlagfertigkeit beweist. Glauben Sie ernsthaft, Sie wären bereit für einen Einsatz? Dieser Arm wurde mir komplett abgerissen und wieder angenäht mit diesem Scheißarm. Ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen. Ich meine medizinisch. San Andreas, ein The Rock-Franchise. Susan Cooper Undercover, ein Melissa McCarthy-Franchise, an deren Seite Jason Statham kickt und boxt und wirbelt, der seinerseits ein eigenes Franchise bildet. Das ganze Spiel hat einen Sinn. Der weltweite Umsatz an den Kinokassen im Jahr 2015 wird 40 Milliarden Dollar übersteigen. Eine gute halbe Milliarde trägt schon jetzt dazu bei. Platz 1. Jurassic World von Colin Trevorrow. Denken Sie, das erschreckt die Kids? 511,8 Millionen Dollar am Premierenwochenende haben diese neuen fresssüchtigen Dinos eingefahren. Die Kids, die Eltern werden Albträume kriegen. Jurassic World setzt die Jurassic Park Erfolgsgeschichte fort. Ist das gut? Es ist fantastisch. Mit Jurassic Park perfektionierte der weiße Haimacher Steven Spielberg 1993 das mit Star Wars geborene Franchise-Konzept, in dem die später in der realen Welt zu kaufenden Merchandising-Produkte, Dinos, T-Shirts und so weiter, schon im Film selbst im dortigen Dino-Shop zu sehen waren. Perfekter kann eine Gelddruckmaschine nicht geschmiert werden. Wenn dann so selbstreferenzielle Gimmicks im Film auftauchen, dass ein Saurier mit einem weißen Hai gefüttert wird, kann man das gerne kultur- wie filmkritisch so deuten, dass der Film zeigt, wie der Film sich selber frisst. Kann man aber auch lassen, weil selbstkritisch ist das bestimmt nicht gemeint, nur als Gag. Diese globale, gigantische Maschine mit all den Sauriern und Seriencomichelden läuft trotzdem weiter und weiter. Ein Film muss etwas erzählen. Und das hier erzählt nichts. Gar nichts. Es tut mir leid. Was meinen Sie, wie leid mir das tut?